Am 30.01.1933 kam Adolf Hitler zur Macht. Das machtpolitische Ziel, das er 1923 erstrebte, war damit erreicht. Das Völkische galt es nun zu gewinnen. Ihm gemäß wurden die Parteien, die uns den Zusammenbruch im Weltkriege gebracht hatten, samt dem ganzen parlamentarischen Staat und seinen Hintermännern, dem Juden, dem Freimaurer und dem politischen Rom getroffen. Der Schandpakt von Versailles wurde zerrissen. Volk und Staat wurde wieder wehrhaft, das Reich wurde vereinheitlicht. Der deutsche Gedanke setzte sich auch in Bayern durch. Vieles ist erreicht, wenn auch in anderer Art, wofür auch ich am 9.11.1923 den Weg zur Feldherrenhalle einschlug. Vieles ist noch im Werden. Dem Rahmen dieser Abhandlung entspricht dieser kurze Hinweis. Ich konnte mich im Februar 1925 und auch später keiner Partei anschließen. Mir war auch das Parteitreiben während meiner Zugehörigkeit zur nationalsozialistischen deutschen Freiheitsbewegung und im Reichstage zuwider geworden. Die völkischen Wehrverbände entließ ich aus den Bindungen, die sie mir gegenüber eingegangen waren. Ich fühlte meine Verpflichtung gegenüber dem gesamten Volke. Nur ungehemmt von taktischen Rücksichten und von Parteien, die wegen ihrer machtpolitischen Ziele Rom schonen oder starr am Christentum festhalten wollten, konnte ich meine immer mehr sich klärenden Erkenntnisse kompromisslos vertreten, wie ich es für erforderlich hielt, um die völkische Bewegung und die deutsche Volksschöpfung am kraftvollsten zu fördern. Vom Februar 1925 ab war ich nicht mehr gebunden, ich war frei. Die Übernahme der Reichspräsidentenkandidatur für die Reichspräsidentenwahl am 29.03.1925 auf Bitten Adolf Hitlers änderte hieran nichts. Ich nahm nur die Wahl an, damit unter den sogenannten Kandidaten für die Reichspräsidentschaft wenigstens ein Deutscher war, der nicht auf dem Boden der Erfüllungspolitik stand. Aber der Weg, der mich im Zusammenhang mit den bisher politischen völkischen Bewegungen über die Feldherrenhalle hinausgeführt hatte, war damit bis zum Ende gegangen. Auch sonst war ich frei geworden. Meine früheren Bekannten aus den oberen 10.000 hatte ich schon längst den Laufpass gegeben. Mit wenigen Ausnahmen standen sie in Gedankengängen, die ich nicht scharf genug ablehnen konnte. Sie waren in der Vorkriegszeit stehen geblieben, auch wenn sie sich in völkischen Phrasen bewegten. Es war ihnen mit der Durchsetzung dieser Ideen nicht ernst. Jetzt folgte auch der völlige Bruch mit den Offizierverbänden, deren Wirken ich auch schon seit längerem mit größtem Zweifel betrachtet hatte. Ich hatte auch in ihnen das Wirken der Mächte erkannt, die für die deutsche Volksschöpfung so gefahrvoll waren. Ich wies schon auf den von Kronprinz Ruprecht gegen mich vom Zaume gebrochenen Streit und auf die Tatsache hin, dass er unerhörte Verdächtigungen gegen mich ausgesprochen hatte. Dieser Streit nahm immer umfangreichere Weiterungen an. Schien einmal die Möglichkeit eines Ausgleiches vorhanden, so trat Kronprinz Ruprecht mit Neuem hervor, was meiner Ehre zuwider war. Ich erklärte schließlich, ein Ehrengericht, dem der Kronprinz Ruprecht und ich uns unterstellen sollten, habe die Angelegenheit zu schlichten. Der Kronprinz, gestützt auf seine Generale und Offizierbünde, lehnte brüsk solchen Vorschlag ab. Da ich nun meine Ehre gleichwertig der des Kronprinzen halte, zog ich meinen Vorschlag zurück. Daraufhin kamen 27 bayerische Generale der Infanterie, Kavallerie und Artillerie auf den für sie bezeichnenden Gedanken, aus der Standesgemeinschaft mit mir auszuscheiden, das heißt, sie kündigten mir die Standesgemeinschaft auf. Da viele bayerische Kameraden, die treu zu mir hielten, durch die Schwierigkeiten zwischen Kronprinz Ruprecht und mir sich schwer bedrückt fühlten, so schrieb ich an Kronprinz Ruprecht am Tage der Reichstagswahl am 7.12.1924 noch vor Bekanntwerden des enttäuschenden Ergebnisses einige verbindliche Worte. Der Schritt und die sich an ihn schließenden Verhandlungen zeitigten Antworten, die wiederum den Kronprinz Ruprecht und seine Umgebung noch mehr kennzeichneten, wie schon ihr früheres Verhalten. Er bot die 27 Generale auf, nicht minder die bayerische Offiziersverbände, mit denen ich gar nichts zu tun hatte und zu tun haben wollte. Kurz und gut, er schuf Schwierigkeiten, damit ja ein Ausgleich von mir nicht angenommen werden konnte. Mein Vertreter in dieser Angelegenheit, ein früherer preußischer General, dessen Zugehörigkeit zur Freimaurerei ich leider nicht kannte, führte nicht die Verhandlungen mit der Festigkeit, die ich erbeten hatte. Ich sah indes das Vergebliche meines Bemühens ein und brach die Verhandlungen ab. Darauf wurden in der bayerischen Presse neue Unwahrheiten verbreitet, die Generale und Offiziersverbände aber erhielten den besonderen Dank des Kronprinzen Ruprecht für ihr unmögliches Verhalten. Leider hatten sich die großen deutschen Offizierverbände Berlins, die mit Ortsgruppen auch in Bayern heimisch waren, trotz meiner Warnung in diesen Streit hineinziehen lassen, ja, sie hatten sogar Stellung gegen mich genommen, wohl vornehmlich deshalb, weil ich die Kühnheit hatte, meine Ehre gleich der des bayerischen Kronprinzen zu achten. Ich machte auch ihnen gegenüber einen Strich unter meine Vergangenheit und wandte mich von den Offizierverbänden ab, mochten Juda und Rom auch triumphieren. Der Ausgang der Reichspräsidentenwahl vom 29.03.1925, bei der ich nur 210.000 Stimmen erhielt, zeigte das Ausmaß des Wirkens der überstaatlichen Mächte und hassender Deutscher gegen mich, aber zugleich auch gegen alles, was wahrhaft völkisch war.